Idee? Die Dinge zu Ende denken. Wer verstehen möchte, was in der Welt wirklich geschieht, der hat zu verstehen, dass es Einzelschicksale sind, also Personen, welche Ursache für die Entwicklungen innerhalb der menschlichen Zivilisation sind. Alle menschlichen Taten sind auf Personen zurückzuführen. Wer die Welt verstehen können möchte, muss das berücksichtigen. Eine Kognition würde ohne dieses Wissen nicht abzuschließen sein, ein Erfolg bei ihr würde dann nicht sicherzustellen sein.